du auch. Du bist wieder bei uns. Die gute Nachricht ist, du bist noch nicht tot. Das erleichtert dich, hm? Aber freu dich nicht zu früh über das noch nicht. Es macht dich nur verrückt.